Bei Bundesstraßen liegen die Anteile gar bei über 13% beobachten bzw. 3% Beschränkungen prüfen. Im Juni 2022 legte der Wissenschaftliche Beirat beim Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz ein Gutachten vor mit dem Titel »Öffentliche Infrastruktur in Deutschland – Probleme und Reformbedarf«. Darin heißt es, der hohe Anteil der Bundesstraßen mit schlechtem oder sehr schlechtem Substanzwert lege nahe, dass in näherer Zukunft ein erheblicher Sanierungs- oder Neubauaufwand erforderlich sein wird, wenn man deutliche Verschlechterungen vermeiden will. Deutschlands Straßen sind also zu einem guten Teil hinüber, und von allein werden sie sich nicht erholen. Gravierende Folgen für die Wirtschaft. Der Bau der neuen Brücke über die Ramede soll 2026 beginnen. Bis dahin schleicht der umgeleitete Verkehr auf fast 40 Kilometern über Landstraßen, die dafür nicht ausgelegt sind, daher überlastet werden und so ihrerseits viel schneller verschleißen. AnwohnerInnen leiden jahrelang unter Dreck, Lärm und Schwerlastverkehr. Auch die Wirtschaft spürt, dass der Staat über Jahrzehnte zu wenig für Instandhaltung und Reparatur von Brücken und Straßen ausgegeben hat. Die marode Infrastruktur bremst die Energiewende, weil Schwerlasttransporter hunderte Kilometer Umweg fahren müssen, um bröselnde Brücken zu meiden. Im Sommer 2022 befragte das Institut der Deutschen Wirtschaft, IW, im sogenannten IW-Trend Unternehmen in Deutschland, inwieweit sich Mängel in der Infrastruktur auf ihre Geschäfte auswirken. Danach sahen sich 2022 vier von fünf der befragten Firmen regelmäßig durch Infrastrukturmängel in ihrer Geschäftstätigkeit beeinträchtigt. Die größten Probleme machten die unzureichenden Straßennetze. Auf Autobahnen, schreibt der Wissenschaftliche Beirat des Wirtschaftsministeriums, zeige sich über die letzten 16 Jahre eine erhebliche Zunahme der Staulänge. 2002 hätten sich jährliche Staus noch auf 321.000 Kilometer summiert. 2018 waren es schon 1.528.000 Kilometer, das Fünffache. Das liegt nicht allein am Zustand der Straßen, sondern auch am zunehmenden Verkehr. Ein Grund mehr, warum es klüger wäre, wenn Unternehmen ihre Transporte auf die Schiene verlagerten. Auch die Bahn ist ein Sanierungsfall. Doch auch das ist einfacher gesagt als getan, denn unsere Schienenwege wurden seit Jahrzehnten noch mehr vernachlässigt als die Straßen. Details dazu finden sich im Kapitel zur Baustelle Bahn. Die Eisenbahninfrastruktur ist in vielen Bereichen überaltert, schreibt der Bundesrechnungshof im März 2023 in einem 33-seitigen Gutachten zur Dauerkrise der Deutschen Bahn AG, aus dessen Zeilen so viel Frust aufsteigt, wie er in behördlichen Texten selten zu finden ist. Die Bahn sei nach Jahren der Untätigkeit ein Sanierungsfall. Eigentlich ist erklärtes Ziel der Ampel, die Verkehrsleistung im Schienenpersonenverkehr bis zum Jahr 2030 zu verdoppeln. Das wird nicht zu machen sein, schreiben die Rechnungsprüfer, auch wegen der maroden Bahninfrastruktur. Ein ebensolches Fiasko drohe auch beim Güterverkehr. Die Gütersparte DB Cargo erbringe keinen messbaren Beitrag, Güterverkehre auf die Schiene zu verlagern. Die Ampel strebt an, dass bis 2030 ein Viertel der gesamten Güter per Bahn transportiert wird. Auch das sei nicht zu schaffen, urteilen die Rechnungsprüfer. Schuld ist wiederum vor allem die vernachlässigte Infrastruktur. Im Netzzustandsbericht an den Aufsichtsrat zeichnet auch der Chef der DB Netz AG ein düsteres Bild. Für den Bericht wurden erstmals die mehr als 33.000 Kilometer Gleise inklusive aller Brücken, Tunnel, Bahnübergänge, Stellwerke und Oberleitungen mit Schulnoten bewertet. Die Bilanz: über ein Viertel aller Weichen ist in schlechtem, mangelhaftem oder ungenügendem Zustand. Gleiches gelte für 22% der Oberleitungen, 23% der Gleise, 42% aller Bahnübergänge und 48% aller Stellwerke.